Ja, diese Filmszene habe ich quasi beobachtet, ehrlich gesagt. Also mit Christoph Schlingensief und Sophie Reuss, die auf einer Probe von Rosebud, einem Stück, was Schlingensief mal gemacht hat, sich halt irgendwie total in die Haare gekriegt haben. Und ich fand es unglaublich lustig und fand diesen Vorgang so großartig, dass sich da jemand total abrackert auf der Bühne und einen Monolog dahin schreit und sich das Ganze halt überträgt auf den Dialog, der da zwischen dem Regisseur und der Schauspielerin herrscht. Ich fand das ziemlich repräsentativ und habe es dann in den Film einbauen wollen, unbedingt. Jule Böwe spielt ja eine der Hauptrollen in ihrem Film. Sie ist die Tante, bei der die 15-jährige Mia nach dem Tod ihrer Mutter lebt. Und zugleich sehen wir sie als eben sehr exzentrische Schauspielerin, eine Frau, die Drogen nimmt, die auch daran stirbt. Inwieweit waren das eigene Lebenserfahrungen, die sie zu dieser Figur geführt haben? Das kann ich gar nicht genau sagen. Ich glaube, dieser Film hat, obwohl mir das ja natürlich ununterbrochen unterstellt wird, auch nicht so viel mit mir zu tun, wie man das jetzt denken könnte. Weil allein die Tatsache, dass so viele Zufälle beim Dreh passieren und auch beim Schreiben und dass es immer weiter von einem wegrückt, weil man andere Dinge interessanter findet, sprechen ja dagegen, dass es irgendwann nur noch man selber ist. Aber ich glaube, ich habe einfach eine Figur geschaffen, die ich eigentlich selber nicht kenne und auch nie kennengelernt habe, die aber über die ich meine Beziehung zu anderen Personen in meinem Leben abarbeiten konnte oder reflektieren konnte. Dadurch, dass da so die Stränge zusammenlaufen der Leute, die wahrscheinlich Verantwortung für mich hätten übernehmen sollten, es aber nicht getan haben. Es wird Ihnen ja nicht zufällig unterstellt. Ihre Mutter ist gestorben vor 3 Jahren. Und auch dann haben Sie die Stadt gewechselt, sind nach Berlin gekommen. In was für einer Situation und mit welchem Ziel haben Sie denn angefangen, dieses Drehbuch zu schreiben mit 14 oder überhaupt aufzuschreiben, was Sie erlebt haben? Mit welchem Ziel? Also das Ziel war natürlich unterbewusst, wenn auch. Also ich habe das ja absolut nicht kalkuliert. Und gerade die Tatsache, dass ich es nicht kalkuliert habe und dass ich keine Ahnung davon hatte, was daraus wird, hat mich, glaube ich, dazu gebracht, das auch fertig zu schreiben, weil es einfach so jugendlicher Größenwahn war, aus dem dann sowas entstehen kann. Aber aus was für einem Gefühl? Aus einer Not oder aus einer Lust? Aus einer Mischung aus Langeweile, Orientierungslosigkeit und Verwahrlosung auch ein Stück weit. Hätte ich dieses Drehbuch nicht geschrieben, ich weiß nicht genau, was ich dann gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich also hätte ich keine Perspektive gehabt, absolut nicht, weil ich selber zu unmotiviert war, um irgendwas anderes zu tun. Torpedo heißt der Film und Torpedo, das ist ja ein Geschoss, das unter Wasser eingesetzt wird gegen andere Schiffe. Was bedeutet dieser Film für Ihre eigene Entwicklung? Ist er ein Angriff, ist er eine Verteidigung, ist er ein Befreiungsschlag? Ich glaube, die Frage ist eher, was dieser Titel für den Film bedeutet, weil Torpedo ist natürlich, das kann man natürlich auf die Kommunikation übertragen, die zwischen diesen Menschen, die da in dem Film rumspringen, vorherrscht, nämlich dass ununterbrochen unter Wasser diese Torpedos abgeschossen werden, ohne dass über der Oberfläche rauskommt, was da eigentlich passiert unterschwellig. Das ist ja ganz weit verbreitet in der Welt auch und wird in diesem Film, glaube ich, aufgedeckt. Die 15-jährige Mia, gespielt von, jetzt weiß ich nicht, wie der Name sich Alice ausspricht. Dwyer. Alice Dwyer ist ja sowas wie ihr alter Ego möglicherweise. Ja. Eine Jugendliche, die sie in der Art von Versuchsanordnungen ganz verschiedene Extremsituationen erleben lassen. Sie ist immer wieder an der Grenze, im Grunde selbst den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ein Zustand, den sie selbst, das haben Sie ja schon angedeutet, Helene Hegemann, möglicherweise auch kennen, gegen den sie aber mit enormer Kraft und auch mit einem enormen Selbstbewusstsein ankämpfen. Woher nehmen Sie diese Entschlossenheit, mit 16 das zu tun, was Sie für richtig halten? Ich glaube, komischerweise, ich kann mir das selber kaum erklären, weil bevor ich das gemacht habe, wäre ich nie auf die Idee gekommen, wirklich was mit so einem Selbstbewusstsein zu verteidigen wie diesen Film. Deswegen glaube ich, es war ein ganz glücklicher Zufall, der mir unglaublich viel gebracht hat und der mich jetzt an den Punkt gebracht hat, dadurch, dass ich dafür auch Bestätigung bekommen habe, mein Leben lang nur das zu machen, was ich will. Was ja ein großartiger Punkt ist, an dem man angelangen kann. Torpedo, so heißt der Debütfilm der 16-jährigen Autorin und Regisseurin Helene Hegemann, die unser Gast ist im Deutschlandradio Kultur. Und diesen Film, den kann man im Grunde als eine Abrechnung in zwei Teilen lesen. Zum einen eben mit dem Theater, zum anderen mit der eigenen Mutter. Welche Rolle aber spielt Ihr Vater in diesem Gefüge? Wie hat er Sie in diesem Film, in dem er ja auch ganz kurz mitspielt, Karl Hegemann, Philosoph, Dramaturg, wie hat er Sie darin unterstützt? Er hat sich eigentlich halbwegs versucht rauszuhalten bei dem Vorgang, mich zu unterstützen, weil es natürlich als irgendwie blöd gegolten hätte. Das aber wollte Sie ich natürlich auf gar keinen Fall. Ich habe ihn in naheliegenderweise reingezogen, weil ich ihn super finde und ihn habe mitspielen lassen. Und hat mir wahrscheinlich die Augen dafür geöffnet, einfach, dass es möglich ist, sowas zu machen. Einfach dadurch, dass diese Offenheit, die ich plötzlich kennengelernt habe durch ihn. Die Dialoge des Films, die sind zum einen alltagssprachlich, zum anderen aber auch beinahe analytisch geschliffen, pointiert, provozierend, sehr reflektiert. Man fragt sich schon, wie eine 14-Jährige sowas schreiben kann. Wie haben Sie die Texte erarbeitet? Und das hat auch was mit so einem Befreiungsmoment zu tun. Also das sind einfach die Texte oder Sätze, die ich für richtig und wahr und angemessen halte und die ich dann entweder ab und zu sogar gehört habe, aber irgendwie hatte ich da so einen Filter, der das in eine richtige Bahn gelenkt hat. Und plötzlich sind diese Texte entstanden. Insgesamt weit entfernt von der üblichen Sprache ihrer Generation. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Warum? Weil ich genug Teenager kenne und auch aus unterschiedlichen sozialen Schichten, die genauso sprechen oder genau diesen Duktus haben und denen immer dieser Jugendjargon unterstellt wird, den sie aber eigentlich ironisch behandeln eher. Bei den Hofer Filmtagen, da wurde Ihr Film gefeiert. In Saarbrücken haben Sie den Max-Ophüls-Preis 2009 in der Kategorie mittellanger Film bekommen. Und von Nicolette Krebitz über Tom Tykwer bis hin zu Christoph Schlingensief gibt's viel Lob für Helene Hegemann. Die Helene gerät gerade wirklich zur Entdeckung, also weil sie hat mit wenig Geld, mit sehr guten Freunden, sehr guten Schauspielern und sehr intelligent als 16-Jährige einen Film auf die Beine gestellt, eigentlich als 15-Jährige, jetzt ist sie 16, einen Film auf die Beine gestellt, der gerade auch den Blick der Jungen auf uns wieder, also ich bin jetzt auch schon älter eben, jetzt kommen wir drin vor, jetzt werden wir auch mal angeguckt von der Seite und so weiter. Ich halte sehr viel von ihr, ich hoffe, dass sie jetzt nicht versaut wird durch große Finanziers, die sagen, jetzt sollen sie doch mal einen richtigen Film machen. Das ist nämlich eigentlich ein richtigerer Film als die anderen richtigen Filme. Und so solche Filme brauchen wir. Haben Sie Angst davor, Helene Hegemann, wie Schlingen Sie fürchtet, durch größere Finanzierungen versaut zu werden? Ach, absolut nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich so viel Geld gebrauchen kann, wie ich kriegen kann. Und dadurch das machen kann, was ich will auch. Also ich glaube, ein Film ist nicht abhängig davon, ob er viel Geld kostet oder wenig. Also genauso wenig ist er dann schlechter, wenn er viel Geld kostet. Da stimme ich nicht so ganz zu. Die Kritiker haben gejubelt über diesen Film, als er auf den Festivals lief. So könne das deutsche Kino also auch sein. Wild, riskant und gefährlich, entschlossen, dem Zuschauer etwas zuzumuten. Wie nehmen Sie denn die deutsche Filmszene wahr? Komischerweise habe ich mir da letztens auch drüber Gedanken gemacht und gemerkt, dass abgesehen von den Filmen von Christoph Schlingensief und Fassbinder und das, was man halt wirklich als gemeingültigen Standard so anerkennt, wirklich kein deutscher Film in den letzten Jahren mich wirklich in irgendeiner Form umgehauen hat oder geprägt hat oder inspiriert hat. Und ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass in Deutschland im Gegensatz zu Amerika ein Film nur dann funktioniert in den Augen der Deutschen, wenn er entweder intelligent oder lustig oder massentauglich ist. Also das sind so drei verschiedene Dinge, die sich in den Augen der Deutschen eben völlig ausschließen. Und dann guckt man sich aber so Mainstream an, in Amerika zum Beispiel die Simpsons, was ein total intelligenter Humor ist. Sogar Batman ist wirklich halbwegs intelligent gemacht. Und fragt sich so, warum wird in Deutschland Mainstream für so doof gehalten? Oder warum muss Mainstream ununterbrochen doof sein? Und ich glaube, das ist das große Problem, dass die Filme, die wirklich viel Geld haben, massentauglich sein müssen und deswegen dumm. Anstatt Humor und Intelligenz und Massentauglichkeit zu verbinden. Ich glaube, das sollte ein Ziel der Deutschen sein. Sie selbst haben ja auch gerade eine Rolle im Film gespielt, ja. In Nicolette Krebitz' Beitrag zu dem Episodenfilm Deutschland 09. Ist der eigentlich vor oder nach Torpedo gedreht worden? Der ist nach Torpedo gedreht worden, genau. Und was haben Sie aus dem einen für das andere Projekt gelernt? Da habe ich mir letztens auch drüber Gedanken gemacht, nämlich, dass ich meine Schauspieler, glaube ich, ganz, ganz schlecht behandelt habe, im Gegensatz dazu, wie Nicolette mich behandelt hat. Trotzdem war es eine Wahnsinnssituation und unglaublich, das mal zu erleben, wie es sich anfühlt, vor dieser Kamera zu stehen und mit allem völlig überfordert zu sein. Man legt da einfach so alles frei. Und das ist extrem hart festzustellen, aber auch toll natürlich. Wie haben Sie denn Ihre Schauspielerinnen und Schauspieler behandelt? Ich habe denen viel mehr vertraut als mir selbst in irgendeiner Form, weil ich ja genau das wollte. Es ist ja auch in irgendeiner Form ein Schauspielerfilm geworden. Ohne diese Schauspieler wäre der Film nicht gut, das kann man wirklich ganz klar sagen. Und die konnten glücklicherweise damit umgehen, dass ich ihnen so viel vertraut habe und dass ich ihnen so viel Verantwortung aufgehäuft habe. Und die haben das irgendwie halbwegs souverän gemeistert. Bewundere ich sie jetzt im Rückblick noch mehr für.